zwei. Okay. Eins, zwei, drei, go. Jo, Leute, kurz bei Virtue auf Kanal NickerVD und heute dabei mit Kursen. Wir spielen Varo Z und ja, wundert euch nicht von den Sachen. Ja, und ich zeig jetzt euch so einen kleinen Ausschnitt. Ja. Okay, ja, das wäre der Ausschnitt. Ja, wir sind halt gestorben. Und wir haben vermutet, dass wir ein Hacker. Oder war ein Hacker, aber dann wurden wir trotzdem entbannt. Und ja. Darum haben wir noch. Ja, ich habe vermutet, der. Ja, darum fahren wir jetzt essen. Warte, wir gehen zu unserem Ofen. Ich gehe wieder. Ja, ich. Warte, ich hol schnell das Essen aus dem Ofen, okay? Ich kann noch sprinten. Dann sprint einfach nicht. Bleib einfach ganz normal stehen. Ich hoffe, ich finde den Ofen. Ich habe ja hier sind wir halt gestorben. Ja, oh, ich. Ja, da ist unser Ofen. Da ist noch 7 Forkshot drinne. Warte, ich esse eins. Es schnell. Ne, ich hab dir 3 gegeben. Okay. Ich mache mir jetzt nochmal eine bessere Spitzhacke. Ja, Leute, das ist bei uns jetzt hier erste offizielle Folge. Ja. Ich schon, aber der hört mich mal. Man hört mich übelst. Man hört mich nicht. Ja, wo bist du? Komm. Doch, du hast auf YouTube. Wollen wir da runter? Wollen wir da runter? Ja, wir fahren noch ein bisschen Tiere ab. Scheiße! Ja, das will. Es Nacht war. Komm, wir gehen hier runter. Nee, hier ist nichts. Hast du noch Fleisch? Ja, wir killen erstmal hier das restliche Zeug. Ich glaube, wir waren die ersten, die gestorben. Ja, 5 Stück. Ja, ja, und die Tür. Der Regen, der ist übelst. Wo kann man den eigentlich ausstellen? Die kann man irgendwie ausstellen, Wetter auf. Wir gehen jetzt nach da hinten. Schafe aukeln, die geben auch Essen. Ich hab da 7. Brauchen wir gar nicht essen. Ich hab noch ein Schwert hier. Komm. Ja, wir gehen jetzt mal irgendwo runter. Wollen wir uns irgendwo random runterbauen? Ja, ich habe eigentlich ganz genug. Kann ich schlagen? Nee. Okay. Haben wir. Wir bauen uns hier einfach runter. Wollen wir erst kurz mal ein bisschen Holz farmen? Brauchen wir. Hä? Nee. Ne, das brauchen wir nicht. Ich glaube, es wird eh niemand. Show date, show. Ja, in-game show court. Ich habe die IP auch mal ausgeblendet. Bringt eh nichts. Nein. Sind nicht gewitelistet. Komm, wir bauen uns jetzt hier. Komm, wir bauen uns jetzt hier einfach runter. Ich hab den. So einen guten Ping habe ich jetzt auch nicht. Ja, warte, ich. Komm. Und wir bauen uns. Mach dazu, okay. Bei mir ist viel Zell. Da kannst du hier das ganze Zeug. Kannst du Essen rausnehmen? Nein. Braun und nicht. Warte, hä, jetzt vor. Koordinaten? So. Das ist eigentlich scheißegal jetzt. Die werden eh nicht in unseren Videos gucken. Warte, ich hab noch was. Nein, der war nicht erlaubt. Das weiß ich doch. Von wem denn? Kann eigentlich gar nicht sein. Okay, ich pack noch die Raw Matten dann gleich rein. Oh, Mann. Okay, Essensprobleme haben wir in der zweiten Folge noch nicht. Hast du noch Kohle? Gordon? Ich baue uns mal zu einer Höhle und dann versuche ich. Warte, wir sind auf Höhe 6. So, oh, ich habe Kohle. Brauchen wir eigentlich überhaupt? Ja, doch, am Anfang brauchen wir es. Leute, ich hoffe, ja. Wir gewinnen das. Nicht? Ich hoffe, die Aufnahmen sind. Ich habe konstant 30 FPS in meinen Aufnahmen. Ich habe konstant 30 FPS. Ist das nicht geil? Eisen. Ich hab Eisen. Wir könnten uns schon mal Eisenschwerter machen. Warte, 45, 35, 34, 34. Oh, ich habe eine Höhle. Oh, Zombie. Noch ein Zombie. Ich baue jetzt um das was zu, aber. Warte, ich habe noch 33 Spruce Wood. Warte, wir gehen nach da habe ich Eisen, oder warte. Nee, hier ist noch nichts. Komm, wir gehen nach hier, ich habe da Eisen gesehen. Hier. Ja. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich bin gerade wo? Was? Nein, das ist Eisen. Ich habe mich auch gerade, hä? Warum Gold? Ich habe einen Creeper gefunden. Oh, schnell weg. Creeper. wo noch Leute Fragen hatten. Ja. Oder darf man creepen? Oder darf man creepen? Ich bin glücklich. Wo bist du eigentlich? Ich auch. Warte, ich baue mal immer die Workbench ab. Ich habe auch noch da Lava. Ja, das ist Gold. Ich habe da unten Lava gesehen. Goldäpfel. Warte. Hast du den Ofen? Stell mal auf. So, dann machen wir einfach. Ich mach zuerst die erste Eisenspitzhacke. Oh, ich hoffe, es kommt jetzt niemand hoch. Okay. Ich habe schon ein bisschen Gold. Wir warten jetzt mal. Warte, ich kann mir eins machen. Okay. Nein. Meins ist geiler. Die Alpha Black Pack. Das ist geil. Scheiße, da kommt jemand. Ich muss mich gleich muten. Ja, Leute, ich habe mich jetzt mal gemutet. Und ja. Wir gehen jetzt. Da war ein Enderman. Da ist ein Zombie. Da sind mehrere Zombies. So, Leute, jetzt kann ich wieder ganz mal reden. Und da ist ein Creepy. Pass auf! Nein. Auch schwer. Ist nicht das gleiche. Ich hab ein bisschen. Und man verliert übelst schnell Essen. Kommst du? Wir haben genug. Ich habe schon 20 Eisen. Komm, wir gehen jetzt hier. Komm, ich baue erstmal die Lava hier zu. Ja, ich hab's gerade. Hier ist noch übelst viel Eisen. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich hab gedacht, das Skelett brennt. Creepy. Scheiße, ich werde in 10 Sekunden gekickt. Du auch? Du hast noch 10 Stunden. Doch 10 Sekunden. Kursen. Nein. Warte. Warte. Wo bist du? Urban Kick. Ja. 2 Minuten hast du noch Kursen. So lange mache ich deine Sicht rein. Da sieht die Kursensicht und das wäre es jetzt mit meiner Aufnahme. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao von meiner Sicht. Und ciao. Ja, ich kann weiterreden, aber du kannst auch weiterreden. Cool. Ich glaube, du hast noch 1 Minute. Nee. Ey, du hast noch für ca. 50 Sekunden. Dann ist deine Aufnahme auch vorbei. Ich meinte, dein Pizza ist. Ja, 20 Minuten. Müsste jetzt eigentlich. Ja. Jetzt müsstest du 10 Sekunden. Hast du noch? Ah, ich weiß es. Ich weiß, glaube ich, was das ist. Ciao!